Die koreanische Gesundheitsdelegation unter Leitung des Gesundheitsministers Kang Ha-guk nimmt an der 70. Vollversammlung der WHO in der schweizerischen Stadt Genf vom 22. bis 31. Mai teil. In diesen Tagen traf sich der koreanische Gesundheitsminister mit dem neu gewählten Generaldirektor der WHO und dessen Stellvertretern sowie mit seinen Amtskollegen aus mehreren Ländern wie Kuba, Angola und Kongo und beriet die Fragen über die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Die hochrangigen Beamten der WHO und die Gesundheitsminister verschiedener Länder würdigten, dass die DVJK gegenwärtig durch die verstärkte Investition im Gesundheitswesen die modernen medizinischen Einrichtungen nacheinander errichtet und die volksverbundene Gesundheitspolitik betreibt.